und willkommen beim Filamente-Podcast. Mein Name ist Jerry und das hier ist die 17. Folge dieses Strick-Podcasts am 2.8.2016. Ihr findet die Notizen dazu auf meinem Blog unter www.filamente.blogspot.de, mein Profil auf Ravelry unter Schwanengesang und mein Profil auf Instagram unter filamente.podcast. Hallöchen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe zu Beginn mal gleich eine Frage. Und zwar versuche ich immer relativ schnell zur Sache zu kommen. Das ist ja eine Eigenschaft von mir und manchmal ist es so, dass mir das negativ ausgelegt wird. Und auch wenn ich beispielsweise neue Leute kennenlerne und das irgendwie beruflich oder zweckgebunden ist, dann bin ich ziemlich schlecht darin, erstmal Smalltalk zu machen, sondern will gleich zum Punkt kommen. Und mir ist bei anderen Podcasts aufgefallen, dass die Personen, die sie einsprechen, vorher immer irgendwas plaudern können. Mir persönlich fällt spontan so nichts wirklich ein. Und ich wollte einfach mal fragen, ob ihr das so gut findet. Ist es für euch okay, wenn ich einfach gleich anfange, fertige Projekte oder Projekte, an denen ich gerade arbeite, aber hier gleich zum Punkt. Oder würdet ihr gern irgendetwas hören, keine Ahnung, über das Wetter? Tees mache ich nicht. Also ich trinke gerne Tees, aber damit möchte ich niemanden langweilen, was für Teebeutel ich in meine Tasse tue. Aber wenn es irgendwelche Sachen gibt, die euch interessieren oder die ihr gerne wissen wolltet oder keine Ahnung, lasst es mich wissen. Andersrum lasst mich auch wissen, wenn ihr das gut findet, dass es gleich zum Punkt kommt und ich euch nicht Dinge erzähle, die euch nicht interessieren. So, jetzt mache ich aber weiter mit Sachen, die euch interessieren sollten, wenn ihr hier einschaltet. Ansonsten wüsste ich nicht, warum ihr dabei wärt. Und zwar, das sind die Stricksachen. Fertig habe ich ein Projekt. Und zwar ist das ein Pulli, von dem habe ich schon ein paar Mal erzählt. Das ist die Natsumi von Yokohata. Und das ist der Pulli ist aus der Kollektion Wool People und gehört zur Brooklyn Tweed. Ich stricke ziemlich gern nach deren Anleitungen, weil ich die Muster oft ziemlich schön finde. Allerdings finde ich sie oftmals ganz schön teuer. Wenn ich kann, lasse ich mich nur vom Bild inspirieren, aber bei der Natsumi haben mir ja die Fähigkeiten gefehlt, um herauszufinden, wie man das ohne die Anleitung strickt. Daher habe ich mal die knapp 10 Euro investiert. Und das Interessante an diesem Pulli ist, dass er quer gestrickt wird. Und dabei formt man gleichzeitig den Saum aus und die Schultern. Und als Musterdetail hat man auf der Passe einen Zopfmusterstreifen. Und das ist das, was mir besonders dran gefallen hat. Das ist einmal ein breiter Tulpenzopf, der links und rechts noch von Fake-Zöpfen oder, ja, wie sagt man im Deutschen? Ja, also es sieht aus wie eine Linie von Zöpfen, also links und rechts jeweils eine, die eben parallel zum großen Zopfmuster verläuft. Aber das sind keine richtigen Zöpfe, sondern das strickt man, indem man Umschläge macht und Zu- und Abnahmen. Das ist auch so ungefähr der einzige Kritikpunkt, den ich an dieser Anleitung habe. Denn man strickt verschiedene Arten von Umschlägen, einmal so, wie man es gewohnt ist und einmal andersrum. Und wenn man es andersrum macht, denke ich, sollte man die Maschen in der Rückreihe verschränkt abstricken. Das steht aber nicht in der Anleitung und das wusste ich auch nicht. Ich habe dann auf Ravelry nachgefragt. Oft bekomme ich schnell Antwort, wenn ich in der Kommentarfunktion eine Frage stelle. Ich dachte auch immer, die sei dazu da. Aber zum einen ist sie wohl scheinbar nicht dazu da, weil die meisten Leute eher da hinschreiben, wie gut ihnen das Muster gefällt und man eher selten Fragen findet. Zumindest geht es da mir so. Und zum anderen habe ich da einfach keine Antwort bekommen. In der Brooklyn Tweed-Gruppe wurde mir dann gesagt, dass der Kundenservice besser ist, wenn man den Support direkt anschreibt. Wenn man auf Ravelry in dieser Kommentarfunktion schreibt, dann bekommt ja der Designer die Nachricht und keine Ahnung, in dem Fall kam halt nicht so viel zurück. Aber beim Support geht das wohl besser. Ja, auf jeden Fall, wenn jemand diesen Pulli nachstecken möchte, empfehle ich die umgekehrten oder rückwärts gemachten Umschläge verschränkt abzustricken. Und ansonsten hat dieser Pullover eben auch Ausformungen am Saum. Nach vorne, also auf der Vorderseite, ist der Saum bogenförmig, auf der Rückseite ist er U-förmig. Und das macht man eben mit Zu- und Abnahmen. Vorne finde ich es okay, insbesondere da ich mit einer anderen Maschenprobe gestrickt habe. Ich wusste von vornherein, dass wenn ich, ich hatte in der Breite mehr Maschen oder ich brauchte in der Breite weniger Maschen für 10 cm als vorgesehen war und in der Höhe dafür mehr. Und ich habe mich dann dafür entschieden, die Maschenprobe so wie sie ist beizubehalten und die verschiedenen Anleitungen zusammenzuwürfeln, bis es passt. Und zwar habe ich in der Höhe die Anleitung für die Größe 2 befolgt und für die Ärmel, wo es eher wichtig ist, wie breit der Ärmel wird, eben anhand der Maschenzahl und nicht der Reihenzahl, habe ich nach Größe 1 gestrickt, weil da klar war, das würde reichen. Da würden die Ärmel groß genug oder breit genug werden. Und in der Höhe musste ich eben eine Größe hochgehen, beziehungsweise musste ich für die Ärmel eine Größe runtergehen, je nachdem, aus welcher Perspektive man guckt, damit die Maße dann am Ende zusammenpassen. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie Sinn gemacht. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich finde, dass die Ausformung im Rücken ein bisschen zu viel ist für meinen Geschmack. Also man hat da schon fast so eine Schleppe im Rücken, finde ich. Und das nächste Mal würde ich das ja weniger dramatisch gestalten. Ich habe eben in dem Fall einfach so gestrickt, wie es in der Anleitung steht. Und wie gesagt, dadurch, dass ich eine großzügigere Maschenprobe hatte, bei dem das Ganze länger wurde, wurde eben das Rückenteil noch mal länger. Vorne rum ist es gut, weil da haben sich auch viele nicht beschwert, aber angemerkt, dass der Pullover durch diese Bogenform vorne ziemlich kurz ist. Bei mir ist das nicht der Fall, ich finde die Länge genau richtig, aber im Rücken ist es dann ein bisschen arg viel, da würde ich einfach ein bisschen weniger Zunahmen machen. Der Pulli wird den reingestrickt, quer, habe ich ja schon gesagt, und man strickt dabei Vorder- und Rückenteil gleichzeitig. Man hat am Ende aber trotzdem noch ziemlich viele Nähte. Ich glaube, ich habe 3 Tage gebraucht nach dem Stricken, nur um den Pulli voll zu Ende zusammenzunähen. Die Ärmel werden eigentlich direkt aufgenommen und dann eben gestrickt, auch flach, aber eben direkt an den Pulli ran. Und das war mir aber zu umständlich, weil ich es nicht mag, wenn man die Ärmel strickt und dann das ganze Gewicht vom Pulli mitschleppen muss. Deswegen habe ich für die Ärmel einen provisorischen Anschlag gemacht und die separat gestrickt und dann angenäht. Und das hat so furchtbar lange gedauert. Ich habe die Seitennähte mit einem, wie heißt das? 3-Needle-Bind aufgemacht. Aber für die Ärmel habe ich dann den Maschenstich verwendet, damit es eben so aussieht, als hätte ich sie direkt angestrickt. Und das hat so furchtbar lange gedauert. Ich hätte mich dafür ohrfeigen können. Ich dachte im Nachhinein, hättest du da mal besser auch eine 3-Needle-Bind aufgemacht. Ja, das hat ewig gedauert. Und das Zusammennähen der Ärmel mittels Matratzenstrich war dann Matratzenstich. Oh Gott, das sind Zungenbrecher. War dann wieder okay. Und zu guter Letzt muss man dann Maschen aus dem Saum aufnehmen und aus der Kante eben aufnehmen und einen Saum stricken. Im Original wird ein Rippenmuster gestrickt, aber das hat mir nicht gefallen, weil es im Pulli sonst nicht mehr vorkommt. Die Ärmel werden im Original unversäubert gelassen, da kettet man einfach ab und das war's. Ich habe da stattdessen ein paar Reihen kraus rechts gestrickt und am Saum habe ich das genauso gemacht. Bloß habe ich hier wohl ein paar Maschen zu wenig aufgenommen und jetzt zieht sich der Saum ein bisschen zusammen, was ja, es gibt den Ganzen ein bisschen eine Optik von einem, weiß ich nicht, Ballonrock, sagt man das so? Diese Röcke, die unten gerafft werden und dadurch sieht das Ganze dann ziemlich füllig aus. Ja, das ist mir hier auch passiert. Es stört mich ein bisschen, aber nicht genug, um es neu zu machen. Besonders da das Garn hakelig ist und sich nicht schön ribbeln lässt. Das Garn ist übrigens Holzsamerkant. Ich habe die Farbe Ginger Lily verwendet. Das ist so ein warmes, sandiges Gelb. Und das Garn gibt es aktuell nicht mehr zu kaufen. Das gab es früher von Holst und wahrscheinlich auch anderen Marken. Die Dachmarke heißt, glaube ich, Knolljarns, habe ich zumindest auf Ravelry gelesen und auch mal gegoogelt. Und da sieht man tatsächlich die ganzen Garne vertreten, die man von Holz so kennt und auch von anderen Marken. Die heißen dann da eben auch ja eben Samarkand oder Coast oder was gibt's noch, Supersoft. Und die Samarkand besteht zu einem Viertel aus Seide und der Rest ist Shetlandwolle. Und ich finde das Garn ziemlich cool. Das dachte ich erst gar nicht. Ich habe es bestellt, weil es einmal im Abverkauf war und ich den Pulli schon lange in der Farbe geplant hatte und das Garn mal ausprobieren wollte. Ich kannte es vorher nicht. Und weil es durch diese Seide eben einen tweedigen Look hat. Das ist nämlich keine Filamentseide, sondern ja eingesponnene Seidenfetzen. Und es gibt dem Ganzen so ein bisschen einen tweedigen Look. Was ich schon versuche zu imitieren, wenn ich Designs von Brooklyn Tweed nachstricke. Ich würde gern das Originalgarn kaufen von der Firma, aber das ist mir wirklich viel zu teuer. Und der Pulli hat mich an Materialkosten, oh, lasst mich rechnen, ich habe 3,5 Knäuel verwendet. 5 habe ich bestellt, aber das war zu viel, habe nur 3,5 gebraucht. Und ich glaube, ein Knäuel kostet nicht mal 3 Euro, wenn man direkt in Dänemark bestellt. Von daher wirklich sehr, sehr günstig. Und die Holzgarne sind teilweise dafür bekannt, ziemlich kratzig zu sein, insbesondere die Supersoft und eben die Samarkand, wobei bei der Samarkand schon gesagt wird, dass sie deutlich weicher ist. Das sehe ich auch so. Aber als ich den Pulli erstmal anprobiert habe, war ich ganz schön entsetzt, weil ich ihn wirklich sehr kratzig fand. Dabei habe ich schon Vorkehrungen getroffen beim Waschen. Es heißt nämlich, man solle die Holzgarne, insbesondere die harten, eben die Supersoft und die Samarkand, in siedend heißem Wasser einweichen und dem Spülmittel beifügen, um die Spinnöle rauszubekommen. Ich bin der Meinung, dass man die Samarkand nicht gar so hart angehen muss wie die Supersoft. Ich habe beide mal verstrickt und gewaschen und bei der Supersoft habe ich das Spinnöl beim ersten Waschen überhaupt nicht rausbekommen. Und das Garn hat doch durch dieses Öl einen sehr penetranten Geruch. Das ist bei der Samarkand nicht so. Aber ich habe das hier trotzdem so gemacht. Ich habe heißes Wasser aufgesetzt, Spülmittel rein und das Garn den fertigen Pulli drin einweichen lassen. Allerdings nicht über Nacht, wie es oft gerne gemacht wird, sondern einfach nur bis das Wasser kalt war. Und dann habe ich nochmal Wasser aufgesetzt. Ich glaube diesmal kaltes, weil der Pulli ja eben kalt war. Und habe diesmal Wollwaschmittel hinzugegeben und Haarspülung, weil ich eben wusste, dass es ein wahrscheinlich kratziges Garn ist. Die Haarspülung hat nicht so wirklich was gebracht, weil ich eine sehr günstige verwendet habe. Ich kaufe für meine Haare eigentlich keine Haarspülung und habe die eigentlich zur Rasur gekauft. Und da ist es ziemlich egal, was man verwendet, weil die Haut einfach nur ein bisschen ja, glitschig sein muss. Und es war eben eine ganz günstige Haarspülung, die sich nicht wirklich aufgelöst hat im Wasser. Die kam schon so pastos aus der Tube und ich kenne das eigentlich weicher. Und dann, in letzter Zeit fahren hier total viele Krankenwägen vorbei. Jetzt gerade auch wieder. Aber wo war ich? Ja genau, die Haarspülung hat sich nicht wirklich aufgelöst im Wasser. Ich habe dann versucht, das mit den Händen zu verreiben, aber es hat nicht wirklich was gebracht. Und daher glaube ich nicht, dass das wirklich einen Effekt auf den Pulli hatte. Und als er dann gespannt war und trocken und ich ihn anprobiert habe, dachte ich mir erst, ja, das war wohl nichts. Das ist ein sehr, sehr kratziger Pulli. Aber ich saß dann tapfer auf meinem Sofa und habe mir gedacht, nein, vielleicht gewöhne ich mich ja dran. So kenne ich es nämlich auch von anderen Pullis. Ich habe namentlich einen Alpaka-Pulli, der so furchtbar kratzig ist, das Garn kaufe ich nie wieder. Und da geht es mir aber auch so, dass wenn ich den Pulli eine halbe Stunde getragen habe, er jetzt nicht unbedingt angenehm ist, aber es mich auch nicht mehr so stört. Und so geht es mir auch mit der Samarkand. Und es ist nicht nur so, dass sie mich nicht mehr stört, sondern ich finde den Pulli inzwischen wirklich angenehm zu tragen. Ich habe ihn wirklich gerne an. Inzwischen ist es auch kälter geworden. Als ich abgekettet habe, waren es noch so 30 Grad, aber jetzt regnet es die letzten Tage und so kann ich den Pulli auch eher tragen. Und gerade habe ich ihn auch wieder an und ich finde ihn, also kuschelig ist schon übertrieben, aber ich trage ihn gern. Ich finde das Garn gut. Aber man kann es ja leider nicht mehr nachkaufen. Und ich habe schon in der letzten Folge gesagt, dass ich überlegt habe, nochmal zuzuschlagen, solange das gar noch verfügbar war. Aber für mich waren da sowieso nicht wirklich die Farben dabei. Auf jeden Fall ist das mein Pulli aus Samarkand, eben die Natsumi von Yokohata. Und was kann ich dazu noch sagen? Eigentlich nichts. Es ist ein schönes Muster. Es hat Spaß gemacht zu stricken, obwohl man viel in Reihen machen musste. Und ich eigentlich lieber glatt rechts stricke, weil ich da schneller kann. Aber ich fand es trotzdem, dass es relativ schnell ging. Ich meine, ich habe 2 Monate gebraucht, aber auch bestimmt 2 Wochen überhaupt nichts gestrickt, weder gestrickt noch genäht, sondern eigentlich nur, ja, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber ja, hatte zwischenzeitlich eben keine Lust auf den Pulli. Und er wurde trotzdem schnell fertig und er gefällt mir wirklich gut. Ich kann mir auch gut vorstellen, den nochmal zu stricken. Ich wüsste allerdings nicht aus welchem Garn, weil ich die Supersoft eigentlich nicht so gerne mag. Und die restlichen Holzgarne, naja, die Coast kenne ich noch, die würde ich auch nicht unbedingt nochmal kaufen. Und die Noble reizt mich nicht so wirklich. Von daher fiele mir kein Garn ein, aus dem ich den Pulli noch machen könnte. Aber ich bin froh, dass ich die Version habe und sie gefällt mir richtig gut. Das ist auch das Einzige, was ich fertig gestrickt habe. Aber ich denke mal, ein Pulli ist auch in Ordnung. Ich habe auch schon einen zweiten angefangen und der ist zur Hälfte fertig, zumindest was den Korpus anbelangt. Mir geht es nämlich jedes Mal so, wenn ich was fertig gestrickt habe, dass ich erstmal gar nicht weiß, was ich als nächstes mache. Irgendwie falle ich dann in eine Art Loch und fange im besten Fall 50 Projekte an, mache überall 3 Reihen oder Runden und denke mir dann, ne, es ist nichts, ich will was anderes. So ähnlich ging es mir hier auch wieder. Aber glücklicherweise hatte ich mir schon vor einer Weile ein Projekt zusammengelegt. Ich habe mir nämlich mal Wolle gekauft mit genau dem Verwendungszweck, und zwar nochmal eine Lila zu stricken. Die Lila ist ein Pulli von Carrie Bowes the Coach, ist ein Raglan von oben. Und das Interessante daran ist, dass der Saum hier auch wieder bogenförmig ist. Ich hab's damit total und ich habe auch wirklich Bedenken, dass ich in 1, 2 Jahren diese ganzen bogenförmigen Säume nicht mehr sehen kann und ja, die Pullis dann wegschmeiße oder zur na, irgendeiner karitativen Einrichtung schenke. Aber aktuell gefällt mir das sehr gut. Ich habe das Muster auch schon mal gestrickt und war damals nicht so begeistert, weil das mit dem Saum eben nicht so gut funktioniert hat. Das liegt einfach daran, dass die Anleitung für diesen Bogen nicht für jede Größe neu berechnet wurde, sondern nur für die kleinste. Da sieht es auch gut aus, aber auf die anderen Größen übertragen verschieben sich die Proportionen und man bekommt nicht mehr das gewünschte Ergebnis. Aber jetzt habe ich den Pulli ja schon mal gestrickt und weiß, wie es besser geht. Von daher bin ich guter Hoffnung. Ich habe den Pulli vor, ich glaube, 4, 5 Tagen angefangen und bin inzwischen in der Taille angelangt. Ich stricke aus einem Decay-Garn und mit Nadelstärke 3,0. Und das Ganze wird ziemlich fest. Also ich habe eine Maschenprobe von 24 Maschen. Die Höhe habe ich nicht ausgemessen, weil sie eigentlich egal ist für so ein Projekt. Aber ich habe dasselbe Garn mal mit einer größeren Maschenprobe verstrickt, weil das ein Teststrick war und die gewünschte Maschenprobe eben lockerer war. Und mir hat das nicht so gut gefallen. Ich fand den Pulli dann labbrig. Es ist jetzt nicht so, dass das Ganze durchsichtig gewesen wäre oder so, aber ich bevorzuge doch irgendwie ein festeres Gestrick. Von daher hier wieder Nadelstärke 3,0. Ja, die kryptische Erklärung von wegen irgendein Decay-Garn rührt daher, dass das Garn von einer Firma ist, die mich in letzter Zeit ein wenig geärgert hat. Ich würde gern näher darauf eingehen, aber ich fürchte, das kann man nicht so gut, weil nachher bekomme ich Post vom Anwalt. Von daher möchte ich einfach bloß nicht sagen, welche Firma das ist, weil für die mache ich keine Werbung. Aber es ist eben ein Merino-Garn in Decay. Von daher ist, da gibt es genug alternative Garne, die man hernehmen könnte. Ja, und mehr gibt es zu dem Pulli eigentlich nicht zu sagen. Ich habe das die Anleitung schon mal gestrickt. Es ist eben ein sehr schlichtes Teil Und von mir geplant für den Winter, wenn es wieder kühler wird, weil ja, jetzt gerade im Hochsommer oder Spätsommer braucht man nicht unbedingt einen fest und dicht gestrickten Wollpulli. Was mich ein bisschen skeptisch macht, ist die Farbe. Die hieß Online Puder und ich habe mir das so vorgestellt, beziehungsweise sah es auch auf dem Bild für mich so aus, dass das eben einfach ja ein Cremeton war. Und ich dachte mir, das sei vielleicht ein bisschen vorteilhafter als so ein harsches, geblichenes Weiß. Tatsächlich hat das Garn aber einen ganz schönen rosa Stich. Und ich befürchte, dass mir das nicht so gut steht. Mir wurde auch bei meinem Lobelia-Cardigan gesagt, dass mir die Farbe nicht besonders gut steht. Und das war ein kräftigeres Rosa, aber immer noch zart und eben nicht pink, sondern rosa. Und insgesamt glaube ich, dass mir eben solche zarten Töne oder Pastelltöne nicht stehen. Und jetzt bin ich ein bisschen am Zweifeln, ob der Pulli was für mich ist oder nicht. Ich war allerdings zu geizig, die 5 Euro in die Hand zu nehmen, um das Garn zurückzuschicken. Und jetzt stricke ich einfach mal den Pulli und hoffe, dass mir die Farbe an mir gefällt. So, das ist ja das einzige Großprojekt, an dem ich gerade arbeite. Ich habe in der Zwischenzeit auch ein paar Socken angeschlagen. Allerdings, ja, Socken und ich sind irgendwie keine Freunde mehr. Als ich angefangen habe zu stricken, habe ich gerne Socken gestrickt. Ich meine, da habe ich das gerade gelernt und ich denke, Socken sind gut dazu geeignet, da den Einstieg zu finden, weil die nicht so lange dauern, zumindest die erste Socke nicht. Und weil man da alle Techniken schon üben kann, die man für einen Pulli braucht. Und ich kaufe eben sehr gerne Sockenwolle. Mein ein Knäuel kostet nicht viel, die Farben sind so schön und dann, ja, freue ich mich, wenn ich mit einem schönen bunten Knäuel nach Hause komme. Bloß verstricken will ich es irgendwie nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich 2 Socken angefangen. Die erste war der Versuch, eine Socke zu verpaaren. Und das ist aus der Langjans Magic, die 6-fach-Version. Und das ja, ist eben eine bedruckte Wolle und die Farben sind rot, lila, gelb und grün. Das klingt jetzt sehr, ja, nicht besonders spannend, aber mir hat es gut gefallen damals. Ist eben ein Single, aber ich habe die Magic auch schon in der 4-fach-Stärke verstrickt und ich kann nicht sagen, dass das Garn irgendwie, ja, wenig strapazierfähig sei. Von daher bin ich auch bei der 6-fach-Version guter Dinge. Allerdings ja, habe ich die Socken unabhängig voneinander gestrickt. Also da war ein ziemlich großer Zeitraum dazwischen. Die erste habe ich im Winter gemacht und die zweite eben vor ein paar Wochen im Zug, als ich eine Freundin besuchen gefahren bin. Und ich war total stolz, wie schnell ich die zweite Socke fertig hatte, eben während dieser Zugfahrt hin und zurück. Aber dann habe ich gemerkt, dass die zweite Socke viel kleiner ist. Und die Maschenzahl ist dieselbe. Und das hat mich so geärgert, weil ich mir gedacht habe, jetzt habe ich mich endlich aufgerafft, um die zweite Socke zu stricken. Und dann habe ich endlich ein neues Sockenpaar fertig. Und hier kann mir auf die Schulter klopfen. Und jetzt muss ich wieder ribbeln. Das hat mich so genervt, dass ich nichts geribbelt habe. Und stattdessen eine andere Socke angefangen. Und die geribbelte Socke, da gibt es nichts zu erzählen, das war nämlich einfach nur glatt rechts, da habe ich kein Muster gestrickt. Aber für die nächste Socke hatte ich mir dann ein Muster ausgesucht und zwar ist das eines aus der Interweave Favorite Socks. Das ist eben ein Buch von denen, in dem verschiedene Sockenmuster gesammelt wurden, die über die Zeit in deren Magazinen erschienen sind. Das Buch habe ich mir vor ein paar Jahren gekauft, als ich angefangen habe zu stricken, und ich würde es heute nicht nochmal kaufen. Das liegt zum einen daran, dass ich finde, dass sich die Anleitungen es in ja relativ leicht machen, was die Größenanpassung anbelangt. Ich meine, wenn man Kniestrümpfe strickt, dann muss man eben einen Wadenkeil stricken. Das passiert bei den Anleitungen nicht, sondern man strickt eben mit 3 verschiedenen Nadelstärken. Und ja, ich finde das unprofessionell, insbesondere da, ja, wenn man die Socke dann an der Wade mit einer größeren Maschenprobe strickt, dann ist halt das Gestrick an der Stelle nicht so fest und am Fuß hat man dann aber irgendwie ein Brett, damit die Proportionen zusammenpassen oder wie. Fand ich also nicht so gut. Und was mich noch daran stört, ist, aber das ist eine persönliche Präferenz. Ich stricke gern nach Charts und in dem Buch gibt es nicht viele. Das ist eben abhängig von der Designerin. Manche haben eine Chart, aber bei vielen geht das nach Wort-für-Wort-Erklärungen. Und das mag ich überhaupt nicht. Ich möchte mit einem Blick mein Muster sehen können und wissen, wo ich bin und was ich machen muss und nicht die ganze Zeit Zeile für Zeile mitlesen. Die Socke, die ich gerade stricke, da weiß ich aktuell nicht, wie das Muster heißt. Aber ich kann es ja verlinken. Es ist wie gesagt aus diesem Buch und es handelt sich um ein schlichtes Lochmuster. In der Rückseite wird nur glatt rechts gestrickt, also an der Waden- oder Wadenseite. Und vorne hat man dieses schlichte Lochmuster, das ergibt einfach Diagonalen. Und das Garn, das ich dafür verwende, ist von Opal. Und es ist der kleine Prinz in der, ja, im Farbschema die Rose. Und ja, der Name ist sehr treffend, oder beziehungsweise die Farben treffen den Namen. Man hat da eben verschiedene Rottöne und Grüntöne. Und dazwischen ist ein kleines bisschen lila, aber hauptsächlich sind es diese beiden Farben. Da habe ich aktuell einen Rapport gestrickt. Das habe ich so lange gemacht, bis mir eingefallen ist, was ich als nächstes für ein Großprojekt stricken könnte. Und als mir dann die Leila eingefallen ist, habe ich die Socken wieder auf die Seite gelegt. Ja, ich muss sagen, irgendwie bedrückt mich das Thema Socken. Ich meine, bedrücken klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe echt viel Sockenwolle, also mehr als ich haben möchte. Und ich habe das ganze Jahr über keine gekauft, weil ich mir gesagt habe, nein, du musst erst verstricken, was du da hast. Und trotzdem habe ich noch so viel, eben weil ich den Kram nicht verstrickt bekomme. Es macht mir einfach nicht so wirklich Spaß. Und ich wünschte, ich würde weniger zentral wohnen, dann würde ich nämlich mehr pendeln. Und ich denke, im Zug oder im Bus oder was auch immer, welches Verkehrsmittel man benutzt, solange es nicht das Auto ist oder das Motorrad und man eben selber lenken muss, ist es ganz gut, eben eine Socke dabei zu haben und die zu stricken, besser als ein Pulli oder so. Aber ich kann überall mit dem Fahrrad hinfahren oder laufen und dabei stricke ich eben nicht. Und so habe ich nie Lust, Socken zu stricken. Aber ich mag Socken. Ich trage sie gern, ich finde sie gemütlich, ich finde sie toll, aber ich will sie nicht stricken. Das ist für mich irgendwie verschwendete Zeit, wenn ich in derselben Zeit auch einen Pulli machen könnte. Von daher, ja, keine Ahnung. Bin mal gespannt, wenn bald wieder Oktober ist, ob ich es da durchziehen kann, nur Socken zu stricken den Monat. Oder ob ich mir fürs nächste Jahr vornehme, immerhin jeden Monat ein paar Socken zu stricken. Aber irgendwie muss ich mich motivieren, damit die ganze Sockenwolle wegkommt. Denn eigentlich habe ich gar nicht so viel Wolle, zumindest nicht was Pullovermengen anbelangt. Aber halt überall liegen diese einzelnen Knäule Sockenwolle rum und die stören mich. Ja, das ist alles, woran ich gerade stricke. Und während ich an der Leila arbeite, habe ich mir Gedanken gemacht, was ich als nächstes machen könnte. Denn eigentlich habe ich nicht so viel Lust auf die Leila. Ich stricke sie gerade nur, weil mir nichts Besseres einfällt und weil ich keine Socken stricken will. Und da gibt es verschiedene Projekte, die ich stricken könnte. Und wenn ich vernünftig wäre, würde ich an meinen Schrank gehen und eines der 12.000 angefangenen Projekte rausziehen und zu Ende stricken. Ganz vorne dabei wäre der Beatnik-Pullover. Und das ist ein Pulli, den ich seit Jahren haben will. Ich habe vor 3 Jahren angefangen, den Pulli anzuschlagen. Und jedes Mal war was. Damals habe ich aus einer Superwash-Wolle gestrickt, auch von diesem ominösen Hersteller. Und ich habe das dann am Ende weggeworfen, oder verschenkt. Ich habe es meiner Mutter gegeben, weil das Garn für mich einfach nicht getaugt hat. Und auch, weil ich mich in der Größe vertan habe. Und mal war es zu groß, dann war es zu klein und irgendwie war das nichts. Aktuell stricke ich diesen Pulli aus Holz Supersoft in der Farbe Sunset. Und da haben wir schon das erste Problem, nämlich, ja, bin ich entweder, keine Ahnung, nicht gut mit Farben und habe noch nie wirklich geguckt, wie ein Sonnenuntergang aussieht. Ich bin nämlich nicht so zufrieden mit der Farbe. Das ist nämlich ein sehr warmes Gelb mit roten, nicht Punkten, nicht Flecken, rot gesprenkelt, genau. Ein gelbes Garn, das rot gesprenkelt ist und insgesamt ergibt es für das Auge eben Orange. Und Orange ist eine meiner absoluten Hassfarben. Ich mag Orange überhaupt nicht, ich finde es schrecklich. Ich meine, diese Farbe geht gerade so noch, aber Ja, wirklich glücklich bin ich nicht. Ich habe die Farbe eigentlich in der Erwartung gekauft, irgendetwas zwischen Senf oder eben dieser Ginger Lily zu bekommen, aus der ich Natsumi gestrickt habe. Und ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ich meine, Sunset, was hat Sunset mit Gelb zu tun? Mit Senf? Absolut gar nichts. Keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Dabei saß ich da wirklich sehr lange vor meinem PC und habe mir lauter Bilderchen angeschaut, auf denen dieses Garn zu sehen war. Und habe mich dann für die Farbe entschieden. Und dann kam es und ich dachte mir, das war nicht, was ich wollte. Naja, gestrickt habe ich den Pulli dann trotzdem oder immerhin das Rückenteil. Der Beatnik ist ein Zopfmusterpulli, ein sehr aufwendiger, der ist von Nora Gorn und die ist relativ pikant dafür, habe ich gerade pikant gesagt, bekannt dafür, sehr aufwendige Zopfmuster zu designen. Beatnik ist ein Gratismuster, das kam vor einigen Jahren in der Nitti raus und ja, man hat in der Mitte des Vorder- und Rückenteils eine Art Gitternetzmuster und links und rechts davon Tulpenzöpfe. Allerdings sind das zwei verschiedene Arten von Tulpen. Bei der einen ergeben sich die Tulpenzöpfe nämlich aus quasi eigenen Zöpfen schon wieder. Also man verzopft die Maschen einmal um sich rum, immer, dass sich so eine Art Kordel ergibt. Und diese Kordel verzopft man so, dass sich nochmal ein Tulpenzopf ergibt. Vielleicht sind die Bilder aufschlussreicher als meine Erklärung. Auf jeden Fall ist das ein ganz schön aufwendiger Pulli. Es gibt im Internet irgendwo eine farblich kodierte Chart dazu, damit das ein bisschen übersichtlicher wird, weil man insgesamt, glaube ich, 12 oder 17 verschiedene Verzopfungen macht. Ich meine, das halbiert sich wieder, wenn man überlegt, dass die sich spiegeln, aber man muss halt auf viel achten. Und demnach habe ich ziemlich lange dafür gebraucht, überhaupt das Rückenteil zu stricken und es ist auch noch nicht fertig. Ich müsste eigentlich nur noch so 5 Reihen stricken. Ich bin nämlich bei der Schulterausformung, muss eben da immer wieder Maschen abketten und dann kann ich eigentlich komplett abketten. Es ist gar nicht mehr so viel. Aber ich fürchte, der Pulli ist zu lang. Und ich weiß nicht, wie ich das mache. Das ist mir nicht nur bei der Beatnik passiert, sondern auch bei Filz Hugo. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich hocke da und stricke einen Pulli und denke mir, er nervt mich. Ich bin froh, wenn er fertig ist. Ich will ihn tragen oder in Hugos Fall verschenken. Aber er soll weg sein. Und aus der Motivation heraus, den Pulli nicht mehr stricken zu wollen, stricke ich ihn dann zu lang. Keine Ahnung. Logik geht anders, aber ja. Jetzt hocke ich da und ich finde, der Beatnik ist zu lang. Er geht mir hinten, ja, bis auf die Mitte vom Po und ich finde das irgendwie falsch. Der Pulli sieht ja ziemlich frisch aus. Der Name Beatnik stammt ja auch oder gehört ja assoziativ in die 60er und soll irgendwie was Junges, Frisches sein. Und jetzt habe ich da irgendwie so einen langen Pulli. Ja, und irgendwie macht mich das nicht so zufrieden. Dann ist da noch das Garn. Zum einen gefällt mir die Farbe nicht, zum anderen gefällt mir die Haptik nicht. Ich habe den Pulli nämlich schon mal gewaschen, weil ich wissen wollte, wie es sich spannt und wie sich die Maße nach dem Waschen ergeben. Und erstens stank das schrecklich und zweitens ist das ganze Spinnöl immer noch nicht draußen und der Pulli riecht unangenehm. Und der restliche Teil vom Pulli, der noch nicht gewaschen wurde, ist eben sehr hart und riecht noch unangenehmer. Und insgesamt, ja, ist das kein Projekt, an dem ich gerne arbeite. Aber ich will den Pulli haben. Ich will, dass er fertig ist. Ich will ihn anziehen. Und ich finde, es ist ein toller Pulli für den Herbst. Aber ja, irgendjemand muss kommen und mir in den Allerwertesten treten und sagen, jo, geh mal Pulli stricken. Ja. Und wenn ich nicht den Beatnik stricke, dann könnte ich doch immerhin den Flight stricken. Da gibt es aber auch ein Problem. Flight ist ein Pulli von Brooklyn Tweed und der kam vor 1, 2 Jahren raus, diese Anleitung. Und sie hat mir auf den ersten Blick super gefallen, weil sie ziemlich ähnlich ist zu einem Pulli, den ich schon mal gestrickt habe. Aber doch ein bisschen anders. Ich hätte den Pulli nämlich gern nochmal. Ich habe ihn, wie gesagt, aus minderwertiger Alpaka-Wolle gestrickt, die mir zu kratzig ist und auch arg pilt und einfach nicht mehr schön aussieht. Aber dasselbe nochmal stricken ist mir zu doof. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich etwas, das so ähnlich ist. Und dieser Flight Pulli ist eben von Sarah Pope. Und das ist ein Fair Isle Pulli oder nee, Stranded Knitting sagt man, weil Fair Isle ist ja auch so eine Art geschützte Bezeichnung, was die Geografie und die Muster anbelangt. Aber ja, eben ein Pulli mit einem Einstrickmuster in der Passe. Das ist das Besondere dran, was mir gefällt. Und was noch interessant dran ist, sind die Abschlüsse. Man strickt nämlich kein Rippenmuster, sondern eine Art gedoppelten Bund in glatt rechts. Man strickt erst die Hälfte, wenn man möchte, auch in einer Kontrastfarbe, so habe ich es auch gemacht. Dann strickt man eine Runde links und dann wieder glatt rechts. Und dann kann man das umklappen an dieser Reihe linker Maschen und die beiden Kanten zusammenstricken. Und dann kriegt man eben so einen schönen gedoppelten Saum, der ordentlich aussieht, weil er glatt rechts ist, aber sich eben nicht einrollt. Und das fand ich ganz schön aufwendig zu stricken und ich musste es viele Male machen, weil der Pulli jedes Mal die falsche Größe hatte. Und irgendwie bin ich nicht darauf gekommen, erstmal die Ärmel zu stricken, um die Größe rauszufinden, die ich stricken sollte. Das mache ich nämlich gern so, wenn ich nicht weiß, welche Größe ich anschlagen muss und ich zu faul bin, eine Maschenprobe zu machen, also immer stricke ich am liebsten den Ärmel. Und da kann ich eben so weit zunehmen, wie es mir passt und anhand dieser Maschenzahl ermitteln, welche ich für den Körper entsprechend stricken muss. Das habe ich hier nicht gemacht, sondern ich habe einfach die Größe genommen, die ich trage. Und der Pulli war mir viel zu groß, wirklich viel zu groß. Dann habe ich das Ganze geribbelt, nochmal ein paar Nummern kleiner gestrickt, dann war es immer noch zu groß. Dann dachte ich mir so, jetzt, das passiert mir nicht nochmal, dass mir der Pulli zu groß ist. Ich habe die kleinste Größe genommen und bin noch eine Nadelstärke runtergegangen. Und könnt ihr euch vorstellen, was jetzt das Problem ist? Jetzt ist der Pulli zu eng. Also er ist nicht richtig zu eng. Es ist gerade noch so an der Grenze. Der Pulli ist tragbar, aber so eng, dass ich mir denke, so will ich das nicht. Ich hätte gern, dass er 5 cm weiter wäre. Aber es ist nicht schlimm genug, um ihn zu ribbeln. Und jetzt stehe ich da und kann mich nicht entscheiden, was ich damit machen soll. Und was mir daran noch nicht gefällt, ist die Art der Zu- und Abnahmen für die Taille. Ich war ja erst total begeistert, als ich die Beschreibung gelesen habe, weil da stand, dass die Zu- und Abnahmen nicht nur an den Seiten gemacht werden, sondern im Rückenteil auch weniger Maschen sind als vorne. Und das finde ich sehr schön, weil ich ja auch der Meinung bin, dass man hinten weder Busen noch Bauch hat und da eben nicht so viele Maschen braucht. Und dann habe ich das nach der Anleitung gestrickt und erst viel zu spät gemerkt, was das ergibt. Nämlich macht die Designerin das so, dass die Zu- und Abnahmen direkt am Bauch vorne sind. Das sieht in meinen Augen so bekloppt aus. Also, ich meine, die Wolle, die ich stricke, ist schwarz. Ich stricke auch schwarze Alpaka. Das heißt, eigentlich sieht man es nicht so. Aber mir fällt es auf und ich finde es schrecklich. Ich will doch keine Pfeile oder Pyramiden. Ihr wisst ja, die Abnahmen ergeben ja solche Dreiecke und die Zunahmen auch wieder direkt auf meinem Bauch. Die will ich nicht betonen. Von daher, ja, bin ich nicht so furchtbar glücklich. Wenn ich nicht so faul wäre, würde ich das Ganze nochmal ribbeln und nach einer eigenen Anleitung stricken, eben die Abnahmen so machen, wie ich es immer mache und am Ende nur die Chart befolgen. Aber der Pulli ist schon fast fertig. Ich habe ihn bis zu den Achseln hochgestrickt und einen halben Ärmel. Ich will da nicht zu ribbeln, ich will den Pulli. Ja, und jetzt hocke ich da und gucke doof. Ich habe letztens den Ärmel wieder hergenommen und 10 Runden dran gestrickt und ziehe den Pulli immer wieder an und gehe vor den Spiegel und denke mir, ach, das geht doch noch, das passt schon so. Dann habe ich Phil gefragt, der hat auch gemeint, das sei okay. Und ich habe dann gefragt, wo zwischen schrecklich und schön befindet sich da okay? Okay klingt nicht gut. Naja, das war nicht sehr aufschlussreich. Und dann habe ich eine Freundin gefragt und sie hat sich das Ganze angeschaut und gesagt, Naja, groß ist der Pulli ja nicht. Von daher bin ich echt am Überlegen. Und ich habe den Pulli schon 1, 2 Jahre im Hinterkopf. Und ich weiß ganz genau, ich müsste ihn eigentlich ribbeln und nochmal entweder mit mehr Maschen oder mit einer halben Nadelstärke größer stricken. Aber ich kann mich nicht überwinden, weil ich schon so weit bin. Tja, blöd, ne? Blöd. Naja, und weil ich gerade nur Projekte in Aussicht habe, die ich nicht stricken will, habe ich mir was anderes überlegt. Und zwar habe ich ja schon in der letzten Folge erzählt, dass ich gern die Agnes von Jared Flodge stricken würde. Das ist wieder ein Brooklyn Tweed Muster, wobei ich hier die Anleitung nicht kaufen würde, denn das ist ein ganz schlichtes Muster und mir gefällt eigentlich bloß die Silhouette und das Farbschema dran, aber ich persönlich sehe da wenig Grund, die Anleitung zu kaufen. Zumal sie eben so hochpreisig ist. Wenn sie günstiger wäre, eben im Bereich der anderen Anleitungen, würde ich es mir vielleicht überlegen, weil es ist ja auch anstrengend, sich selber zu überlegen, wie man den Pulli jetzt strickt. Aber ja, der Preis ist ganz schön hoch, von daher lieber selber machen. Und das ist eben ein sehr schlichter Pulli mit überschnittenen Schultern. Und das, was ich so toll dran finde, ist eben das Farbschema. Man hat nämlich 3 verschiedene Farben. Einen ziemlich breiten schwarzen Streifen in der Mitte und drunter und drüber jeweils einen dünneren Streifen. Der untere ist hellgrau und der oberste ist rot. Genau das Farbschema würde ich übernehmen. Und mir fällt aber nicht ein, welches gar nicht dazu nehmen könnte. Das ist dasselbe Problem wie mit der Natsumi, die ich gerne nochmal stricken würde. Holzsamerkant fände ich gut, aber erstens gab es da nie Farben, die mir gefallen haben für dieses Projekt. Und zum anderen gibt es das Garn sowieso nicht mehr. Supersoft gefällt mir nicht so gut. Die anderen Garne auch nicht von Holz. Und ansonsten fällt mir einfach nichts ein. Es gäbe noch Garne in Großbritannien vielleicht, die Sinn machen würden. Oder Sinn ergeben würden. Ich habe nämlich im Internet gelernt, dass man nicht Sinn machen sagen soll, denn das sei ein Anglizismus oder zumindest eine englischsprachige Struktur. Man soll sagen, es ergibt einen Sinn. Ja, wo war ich? Irgendetwas ergab für mich keinen Sinn. Und ja, jetzt hocke ich da und weiß nicht, welches gar nicht nehmen soll. Ich tendiere tatsächlich zur Supersoft und denke mir, wenn ich das Garn nochmal gescheit waschen würde, vielleicht doch mehrmals, vielleicht gefällt es mir dann, wenn ich das ganze Spinnöl rausgewaschen habe. Und ich habe mir da auch schon Farben überlegt, die ich nehmen könnte. Und zwar wären das, oh Gott, Carmine für das Rot. Was war das Graue? Nougat war das Graue. Damit ist wahrscheinlich das türkische Nougat gemeint. Und für das Schwarz Graphit, genau. Und das Garn wäre auch sehr günstig. So ein Pulli kostet dann 20 Euro mit Versand. Allerdings müsste ich dann wieder Garn kaufen. Und ich habe doch genug Garn. Und ich habe angestrickte Pullis. Und ich sollte kein Garn kaufen. Aber ich will diesen Pulli. Er gefällt mir so gut. Ja, was mache ich jetzt? Wäre ich vernünftig, würde ich meine Lila zu Ende stricken und den Beatnik und den Flight. Aber ich will die Agnes jetzt haben. Ja. Ich habe mir sogar schon die 3 Garne in meinen Warenkorb gelegt, beim Online-Shop. Aber dann dachte ich mir, nein, du darfst das Garn erst kaufen, wenn die Lila fertig gestrickt ist. Aber dann dachte ich mir, aber es ist mein Hobby. Es macht mir Spaß und es soll mir Spaß machen und ich will jetzt die Agnes stricken. Ja, blöd. Irgendwie ist das blöd. Was sagt ihr, was soll ich machen? Soll ich vernünftig sein und die Pullis fertig stricken, die ich gerade habe? Oder soll ich den Krösus spielen und ganze 20 Euro investieren, um einen neuen Pulli zu stricken? Ich meine, 20 Euro sind ja nicht viel, aber ich habe schon so viel Wolle und mein Geld wächst auch nicht auf Bäumen. Tja. Aber ich fürchte, ich muss jetzt auch langsam Schluss machen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Bei mir geht nämlich die Stimme quasi gerade ein bisschen kaputt. Außerdem ist es schon ziemlich spät, es ist 9:30 und ich möchte noch Geige üben. Und wenn ich nach 10 noch Geige übe, laufe ich Gefahr, dass meine Nachbarn mir die Bude einschlagen, denn das klingt nicht besonders schön, wenn ich das mache. Von daher freue ich mich sehr, dass ihr wieder dabei wart und mir zugehört habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr was zu meiner Eingangsfrage sagen könntet, eben ob es euch so gefällt, dass ich kein Intro habe oder ob ihr lieber ein Intro hättet, irgendwas, keine Ahnung. Sucht es euch aus, was ihr eben gerne hören würdet. Und dann hoffe ich mal, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, tschüss und frohes Stricken!